Zu Beginn Musik von Dorothea Hofmann, inspiriert von Goethe und Beethoven, mit Sehnsucht für Streicher und Vibraphon. Sie hören Christian Felix Benning, Vibraphon, und das Ensemble Octopus für Musik der Moderne, geleitet von Konstantin Gursi. Thank you. Sehnsucht, ein berühmtes Beethoven-Lied nach Goethe-Text, Inspirationsquelle für die Komponistin Dorothea Hofmann und diese ebenfalls Sehnsucht überschriebene Komposition für Streicher und Vibraphon, behörten Sie in einer Aufnahme vom November 2020 mit dem Vibraphonisten Christian Felix Benning und dem Ensemble Octopus für Musik der Moderne unter Leitung von Constantia Gursi. Die kommende gute halbe Stunde hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist reserviert für Rodion Schedrin. Ende August letzten Jahres ist er mit 92 Jahren verstorben. Wir hören sein Konzert für Klavier und Orchester Nummer 5 mit Denis Matsujew und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Maris Jansons. Thank you. Thank you. Fall im Dezember 2004 in der Philharmonie Münchner Gasteig für den Pianisten Denis Matsujew und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Maris Jansons. Das war das fünfte Klavierkonzert des vor einem halben Jahr verstorbenen Komponisten und Pianisten Rodion Schedrin. Minas Bobodakis ist unser nächster Komponist. Wir hören Kammermusik aus seiner Feder. Kramata lautet der Titel. Es spielen Mitglieder des Ensembles Octopus, geleitet von Konstantin Gosi. Thank you. Ein Werk von Minas Bobodakis, Kramata für Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine und Violoncello, gespielt von Mitgliedern des Ensembles Octopus, geleitet von Constantia Gursi. Salut für Billy Pilgrim heißt es im Folgenden, bei einem Werk von Hans-Jürgen von Bose für Klavier, Sounddesign und Orchester, in einer Einspielung mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Peter Oetwesch. Thank you. Thank you. Thank you. Salut für Billy Pilgrim, eine Komposition von Hans-Jürgen von Bose, hier in einer Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Peter Oetwesch im März 1996. Von der slowenischen Komponistin Vjera Jana Čekova hören wir jetzt Quintessenzen mit dem Titel Arcadia. Eric Lamb, Bassflöte und das Quasars Ensemble, geleitet von Ivan Buffa. Thank you.

Arkadia, Quintessenzen für Bassflöte und Streicher von Viera Janáčeková mit Eric Lamb, Bassflöte und dem Quasars-Ensemble, geleitet von Ivan Buffer. Im Folgenden hören wir das Konzert für Blockflöte und Orchester von Markus Zahnhausen mit Michala Petri und dem Odense Symphonieorchester unter Christoph Poppen.

Recordare, das Konzert für Blockflöte und Orchester von Markus Zahnhausen, hier in einer Aufnahme mit der dänischen Flötistin Mikaela Petri und dem ebenfalls aus Dänemark stammenden Odense Symphonieorchester, geleitet von Christoph Poppen.